WDR 5. Neugier genügt. Fenomenalny napastnik ruchu Chorzów, Ernest Ezi-Wilimowski, strzela rywalom aż 4 gole. Weltmeisterschaft 1938. Der 22-jährige Ernest Wilimowski ist einer der besten Spieler des Turniers. Gegen Brasilien schießt er 4 Tore für Polen. WM-Rekord für mehr als ein halbes Jahrhundert. Der Münchner Wilimowski hat alle 4 Tore für die deutsche Mannschaft geschossen. Eins schöner als das andere. Und das Spiel des Innentrios Klingler, Wilimowski, Walter hat selbst die Berner immer wieder zu lautem Beifall hingerissen. Nur 4 Jahre später trifft der Dribbelkünstler erneut 4-mal in einem Länderspiel. Nun trägt er aber nicht mehr den weißen, sondern den schwarzen Adler auf der Brust. Überschwänglich lobt ihn der deutsche Radiokommentator als den überragenden deutschen Spieler im Länderspiel gegen die Schweiz. Wer ist dieser Wilimowski? Ernest Wilimowski wird am 23. Juni 1916 in Katowice geboren. Noch ist die Stadt Teil des Deutschen Kaiserreichs. Doch schon 2 Jahre später, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wird Katowice polnisch. Wilimowskis Vater ist gefallen, die Mutter kümmert sich allein um den lebhaften Jungen. Sie fühlt sich als Deutsche und erzieht ihren Sohn entsprechend. Thomas Urban, langjähriger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Warschau und Kenner des polnischen Fußballs. Sie hat also ihren Sohn in der polnisch gewordenen Stadt Katowice auf die deutsche Schule geschickt und in den deutschen Fußballverein, den 1. FC Katowice. Das war für sie auch durchaus ein Bekenntnis. Inwieweit das jetzt politisch sich ausgewirkt hat, das wissen wir nicht. Aber Wilimowski hat angefangen bei diesem deutschen Club, 1. FC Katowice, der immerhin im Jahr 1927 ja polnischer Vizemeister wurde. Also ein wichtiger polnischer Fußballclub, der gleichzeitig von den Deutschen in Katowice, die ja die Mehrheit der Bevölkerung gestellt haben, auch eine Symbolinstitution war, nämlich eine Institution, um zu zeigen, wir sind da gegen die ungeliebte polnische Obrigkeit. Ernest Wilimowski erinnert sich mit 65 Jahren in einem Rundfunkgespräch. Ich war 10 Jahre alt, habe ich mit Fußball angefangen, ja. Bei FC Katowice. Ne? Ja. Und dann mit 15 Jahren habe ich schon in der Auswahlmannschaft gespielt von Oberschlesien. Und dann bin ich in die erste Mannschaft von KS Ruch Bismarck. Das ist ein polnischer Meister gewesen. Die haben mich beobachtet und haben mich gefragt, ob ich spielen würde. Dann bin ich mal zu einem Probetraining rübergegangen. Und sie waren sehr begeistert. Und da habe ich gleich bei dir angefangen und habe dort mit 16 Jahren den polnischen Meister zweimal hintereinander mitgemacht. Ja, ja. Und war auch polnischer Schützenkönig. Ruch Bismarck-Hütte, polnisch Ruch Chorzów, ist damals der Gegenentwurf zum 1. FC Katowice. Ein Symbol für die Polen in Oberschlesien und mit 5 Meistertiteln in den 30er Jahren die dominierende Mannschaft. Anders als der deutsch- und bürgerlich geprägte 1. FC Katowice ist Ruch ein Arbeiterverein, in dessen Hymne es bis heute stolz heißt: Wir sind eine Bergarbeitermannschaft, gemeinsam sind wir stark. Ernest Wilimowski wird der neue Star der Arbeitermannschaft. Die polnische Sportpresse wählt ihn zum wichtigsten Fußballspieler des Landes. Der Wechsel zu Ruch markiert für den jungen Spieler den Beginn einer steilen Karriere in der polnischen Nationalmannschaft. Gleich das erste Tor schießt er 1934 in Warschau, ausgerechnet gegen Deutschland. Aber seine große Stunde schlägt bei der Weltmeisterschaft in Frankreich 1938, im Achtelfinale gegen Brasilien. Da waren alles die schwarzen Diamanten, hat man da gesagt, alles teure Spieler. Nicht? Also, und ich war ja noch jung. Ne? Sie hatten 4-0 schon geführt. Ne? Mhm. Und dann ging es erst mal los. Ich habe dann 4-4 ausgeglichen. Da können Sie sich vorstellen, was da los war. Und 3 Minuten vor Schluss hat dann erst der bekannte Leonidas das Tor geschossen. Ne? Das war einmal. Es wird erzählt, dass ein brasilianischer Radiokommentator bei diesem Spiel vorm Mikrofon an einem Herzschlag stirbt. Brasilien siegt schließlich 6-5. Polen ist ausgeschieden. Doch der kleine Dribbler mit den Segelohren ist fortan auch international bekannt. Auf der Tribüne im Stadion an der Mainau saß nämlich auch der deutsche Reichstrainer Sepp Herberger, dessen zusammengewürfelte großdeutsche Elf im Turnier erfolglos bleiben sollte. Ob er schon ahnt, dass der polnische Stürmer Wilimowski bald ein zentraler Spieler in seiner Nationalelf sein würde? 1939. Die Deutschen marschieren in Katowice ein. Die Gestapo verhaftet in den ersten Tagen ein paar hundert Angehörige der polnischen regionalen Elite. Die meisten kamen ins KZ, die meisten sind im Krieg von den Deutschen ermordet worden. Wilimowski ist untergetaucht in diesen Tagen. Wilimowski kriegte wenige Tage vor dem Kriegsbeginn, Ende August 1939, einen Einberufungsbefehl zum polnischen Heer. Wilimowski hat sich versteckt. Er ist diesem Einberufungsbefehl nicht gefolgt, was ihm später von der polnischen Geschichtswissenschaft schwer angekreidet wurde als Fahnenflüchtling. Nach der Besetzung Polens wird aus Ernest nun Ernst Wilimowski. Er unterschreibt die Volksliste und wird damit zum deutschen Staatsbürger und zugleich wieder Spieler des 1. FC Katowice. Der NSDAP-Kreisleiter für Oberschlesien, Georg Joschke, will diesen Klub jetzt zum deutschen Vorzeigeverein aufbauen. Und Ernst Wilimowski ist ein wichtiger Bestandteil seines Plans. Doch es kommt zum Konflikt zwischen den beiden. Wilimowski spielt ein paar Monate lang offenbar lustlos mit, dann verlässt er Schlesien. Als sogenannter Volksdeutscher ist es ihm nun möglich, weiter Richtung Westen zu ziehen. Er geht zunächst nach Chemnitz, wo er eine Anstellung bei der Polizei bekommt und gleich ein wichtiger Spieler beim Polizei-SV Chemnitz wird. In nur 5 Spielen in der sächsischen Liga schießt er 37 Tore. Kein Wunder, dass nun viele große Vereine im Reich auf ihn aufmerksam werden. Es folgt eine etappenreiche Laufbahn durch die Fußballligen im NS-Reich. Die wichtigste Station wird der TSV 1860 München. Ernst Wilimowski ist inzwischen formal Panzerjäger bei der Wehrmacht. Das war in der Militärzeit, nicht? Da bin ich vom Militär gleich zu 1860 München, wo ich eingezogen wurde. Und da habe ich auch den Schammerpokal, das Endspiel, mitgemacht. Nee, und da habe ich schöne Stunden bei 1860 München verlebt und habe auch viel Tore geschossen. Ne? Besonders viele sind es im Pokalspiel gegen eine SS-Mannschaft aus Straßburg, die fast im Alleingang durch Wilimowski mit 15:1 besiegt wird. Aus den 7 Toren, die er damals erzielt, werden in der Erinnerung ein paar mehr. Ich war aber auch in Pumpform, was ich unternahm, umspielt 3-4 Mann Torwart. 10 Stück, nee, es könnten noch mehrere sein. 1941 debütiert der ehemalige polnische Stürmerstar in Sepp Herbergers Nationalelf mit dem Hakenkreuz auf der Brust. Auch hinter dieser Berufung steht Druck des NS-Regimes. Seine Mutter kommt ins KZ. In eine Außenstelle des KZs Auschwitz. Und es ist unklar, warum. Es gibt verschiedene Hypothesen. Die eine Hypothese sagt, Wilimowski habe sich geweigert, für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu spielen und für den 1. FC Katowice. Und deswegen habe man gesagt, na gut, wir tun jetzt deine Mutter mal hier in dieses Lager und dann überlegst du mal, ob du weiter hier noch als Pole boxst, weil wir dich als Deutscher brauchen. Das ist eine Hypothese. Ich glaube, sie ist unwahrscheinlich. Es gibt eine zweite Hypothese, dass sie ins KZ kam aus völlig anderen Gründen. Sie hatte vor dem Krieg einen polnischen jüdischen Lebensgefährten, dass sie also wegen Rassenschande ins KZ gekommen ist. Das könnte so gewesen sein, Unterlagen darüber sind nicht gefunden worden. Wir wissen aber, dass sie nach ein paar Monaten rauskam und das eine Rolle gespielt hat, dass ihr Sohn dann von Herberger als Fußballstar gebraucht wurde. Denn dann liefen über Herberger und einige andere Kanäle die Bemühungen, sie aus dem KZ rauszuholen, und das hat funktioniert. Für die deutsche Nationalmannschaft unter Sepp Herberger schießt Ernst Wilimowski in nur 8 Spielen 13 Tore. Damit hat er bis heute eine bessere Torquote als der legendäre Gerd Müller. Doch nicht nur auf dem Platz fällt der Goalgetter auf. Er mag das gute Leben, auch vor und nach dem Spiel. So hat er schnell den Ruf, undiszipliniert zu sein. Ein Charakterzug, der im System Herberger eigentlich verpönt ist. Wo Herberger noch gelebt hat, ne? Dann haben wir doch in der Nationalmannschaft doch auch etwas zu lachen immer gewesen. Und mich haben sie da als Schlitzohr anerkannt und so. Ne? Vor dem Spiel gegen die Schweiz, da wollten die Nationalspieler mich reinlegen. Ich habe seine Ahnung gehabt. Wir haben von der Stadtverwaltung, haben wir da jeder ein Rad zur Verfügung bekommen, Herberger mit Rad und alles. Und wie ich mir da mein Rad will holen, da sehe ich, ist platt. Also da haben sie mir die Luft wie rausgelassen und so. Ne? Da sage ich, das ist allerhand. So. Am Ende schiebt Sepp Herberger das platte Fahrrad zum Trainingsplatz, weil das Schlitzohr ihm seinen noch intakten Drahtesel geklaut hat. Ernst Wilimowski ist damals ohne Zweifel das hochbegabte Enfant terrible in Herbergers Elf, die den spartanischen, trockenen Jugendherberg-Stil ihres Meisters verinnerlicht hat. Gerne folgt er deshalb dem Ruf zu spielen in die Pariser Soldatenelf. Diese Mannschaft aus quasi Profis soll in den besetzten Ländern für gute Stimmung unter den Soldaten sorgen, in Spielstätten wie dem Prinzenparkstadion in Paris. Vor bis zu 40.000 Zuschauern werden in Paris riesige Spektakel organisiert. Ballabwurf aus dem Flugzeug, Zuschauerchoreografien und Livemusik. Ein perfekt durchkomponiertes Unterhaltungsprogramm. Die entsandten Spieler können die Annehmlichkeiten der französischen Hauptstadt fern vom Krieg genießen. Besonders beliebt ist die sogenannte dritte Halbzeit, das Bankett mit der gegnerischen Mannschaft. Ernst Wilimowski steht mehrfach im Aufgebot, zusammen mit dem legendären Fritz Walter. Der bewunderte den Mannschaftskameraden in seinen Erinnerungen. Er war eine nicht umzubringende Stimmungskanone. Dabei auf dem Rasen völlig ohne Nerven und eiskalt. Der Kaiserslauterner widmet Wilimowski unter dem Titel »Schlitzohrs lustige Streiche« ein ganzes Kapitel. Nach seinem glanzvollen Auftritt gegen die Schweiz gelang es den Teamkollegen zum Beispiel nur mit Mühe, den Schlesier zum Frühstück zu holen. Alles Rütteln und Schütteln blieb zwecklos. Als wir ihm die Bettdecke wegzogen, sahen wir, dass er noch Hemd und Krawatte anhatte. Schlitzohr musste aus Freude über seine 4 Tore einen Tropfen mehr getrunken haben, als ihm gut tat. Kurz darauf endet die Nationalmannschaftskarriere von Ernst Wilimowski. Propagandaminister Josef Goebbels meint nun, dass Länderspiele zunehmend vom Kriegsgeschehen ablenken. 1942 wird Herbergers Nationalteam aufgelöst und der Starfußballer, der in 2 Nationalmannschaften aufgelaufen war, sieht sich mit 27 Jahren fast am Ende seiner Karriere. Die Rückkehr ins wieder polnische Oberschlesien ist für ihn nicht möglich. 1945. Die Deutschen verlieren den Krieg. Die Gebiete östlich von Oder und Neiße kommen unter polnische Hoheit. Es wird eine polnische Verwaltung aufgebaut. Und es beginnt die große Abrechnung der 9 kommunistischen Behörden mit den Kollaborateuren, mit echten und vermeintlichen. Dazu gehören auch die Sportler, die während des Krieges, als der Ostteil zu Oberschlesien zu Deutschland gehörte, für deutsche Mannschaften aufgelaufen sind und erst recht für die Nationalmannschaft, also auch Wilimowski. Wilimowski kommt auf eine schwarze Liste, aber er hat längst seine Heimatregion verlassen. Aber es gibt auch Fälle, dass polnische Spitzenspieler dann im Gefängnis lange bleiben und als gebrochene Menschen rauskommen in der Hochzeit des polnischen Stalinismus. Wilimowski steht also auf der schwarzen Liste als Volksverräter und der nächste Schritt ist, er wird aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt. Es wird nicht über ihn geschrieben und er wird auch nicht mehr erwähnt. Was so weit geht, dass seine Tore für die Nationalmannschaft in den Statistiken nicht mehr auftauchen. Die 4 Tore, die er dem berühmten Spiel gegen Brasilien geschossen hat, 1938, werden dann entweder überhaupt nicht erwähnt, die Torschützen, oder es gab eine Zeit lang, da wurden sie dem Mannschaftskapitän zugeschrieben, der ein Verteidiger war und der sonst überhaupt keine Tore in der Nationalmannschaft geschossen hat. Für Ernst Wilimowski beginnt eine Odyssee im unruhigen Nachkriegsdeutschland. Er tingelt als Fußballvagabund durch die Besatzungszonen, dann durch die junge Bundesrepublik und das Elsass. Beim VfR Kaiserslautern, dem proletarischen Gegenstück zum 1. FC Kaiserslautern, ist er in der Saison 1952-53 mit 31 Toren noch einmal zweitbester Torschütze der Oberliga Südwest, hinter dem berühmteren Fritz Walter. Seine Alkoholeskapaden führen aber zu einer mehrmonatigen Sperre beim VfR. Dem Kader der Weltmeistermannschaft von 1954 gehört er nicht an. Eine große Enttäuschung. Ernst Wilimowski beendet seine Karriere mit 43 Jahren als Spielertrainer im Südwesten, lässt sich schließlich in Karlsruhe nieder und nimmt eine Arbeit in der Verwaltung auf. Er stirbt am 30. August 1997 in Karlsruhe. Einige Fans seines alten Clubs von Ruch Horschuf kommen bis heute an sein Grab und legen Blumen nieder. In anderen Zeiten hätte Ernst Wilimowski ein prägendes Idol werden können. Ein Spieler wendig wie Pelé, ein charismatischer Typ wie George Best. Doch in einem durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten und vergifteten Verhältnis zwischen Polen und Deutschland ist ihm eine solche Rolle nicht vergönnt. Sowohl in der deutschen als auch in der polnischen Presse- und Sportgeschichtsschreibung gerät der Stürmerstar in Vergessenheit. Im 1999 erschienenen Hochglanzband 100 Jahre DFB wird sein Name nicht einmal erwähnt. Der Journalist Thomas Urban weiß aber, dass der Spieler, der so grandios mit dem runden Leder agierte, heute in Polen wieder Bedeutung hat. In der Gegenwart ist Wilimowski für eine politische Strömung eine Symbolfigur geworden, für die Bewegung für die Autonomie Oberschlesiens. Das ist eine Bewegung, ähnlich wie das in Katalonien der Fall ist oder in Schottland, die sagen, wir haben unsere eigenen Traditionen, wir haben nicht nur eine kulturelle Identität, wir haben zwei oder drei, wir wollen selber über etwas bestimmen. Und es gab eine Autonomie Schlesiens, gemeint ist das oberschlesische Industriegebiet, gab es in der Zwischenkriegszeit. Diese Aktivisten, die sind populär, die kriegen bei Regionalwahlen 15-20%. Und die haben sich Wilimowski als Symbolfigur ausgeguckt. Das ist konstruiert, muss man sagen. Es gibt keinen Hinweis, dass Wilimowski sich irgendwie politisch geäußert hätte. Wilimowski war sehr, sehr zurückhaltend bei allen öffentlichen Äußerungen, was Politik angeht. Wilimowski hat sich auch nie zum Beispiel von der Nazi-Propaganda vereinnahmen lassen. Der hat sich immer rausgehalten, hat sich aber auch nicht vereinnahmen lassen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre von den polnischen Nationalisten, die genauso Bekenntnisse verlangt haben von den polnischen Nationalspielern aus Oberschlesien. Kurz vor seinem Tod hat der Lyriker Stan Lafleur Ernst Wilimowski besucht und ihm folgendes Gedicht gewidmet. Gegensprechanlage. Wer ist dort? Das kann nicht sein. Seit Jahren interessiert sich für mich kein Schwein. Kommen Sie doch hoch, ich lasse Sie rein. Stand dann in Unterwäsche, Feinripp, lang zur Begrüßung zwischen den Pfosten der Wohnungstür. ZDF, Hafenkonzert lief, seine Frau. Wollen Sie meinen Kaffee kosten? Er zog dieweil die alten Alben vor. 4 Tore habe ich noch für Polen geschossen gegen Brasilien. Trotzdem war nichts zu holen. Leonidas, schon mal gehört den Namen? Seine Frau. Ernst, zieh dir was an. Der schenkte ebenfalls, allein unserem Torwart. Wer war das noch? 4 ein. Da machst du das Spiel deines Lebens und einer ist noch ein Tick besser. Und später kennt dich keiner mehr. Ja, natürlich, ist lang her. Aber nicht mal Gerd Müller hat meine Quote. Heute hätte ich die auch nicht mehr. Im Krieg hat sich vieles verboten und vieles von selbst ergeben. Wir können, glauben Sie mir, froh sein, dass wir noch leben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.